Zeiten sind wir der 12. Mann. Es rasen die Herzen, wenn ihr für uns kickt. Und auf den Rängen singen alle Kehlen mit. Wir wollen Dresden, wir wollen Dresden, wir wollen Dresden siegen sehen. Wir wollen Dresden, wir wollen Dresden, wir wollen Dresden siegen sehen. Oh, wie wär das, oh, wie wär das, oh, wie wär das wunderschön. Wir wollen Dresden, wir wollen Dresden, wir wollen Dresden siegen sehen.